Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday we learned how important it is to deal properly with our hearts when they accuse us. Gestern haben wir gelernt, wie wichtig es ist, mit unserem Herzen richtig umzugehen, wenn es uns anklagt. Always resolve everything in the presence of the God who is perfect love. Löse alles immer in der Gegenwart Gottes, der vollkommene Liebe ist. Who is merciful, kind and caring for us. Der barmherzig und gütig ist und sich um uns kümmert. Now in verse 21, John tells us, in Vers 21 sagt Johannes, my delightfully loved friends, meine wunderbar geliebten Freunde, when our hearts don't condemn us, we have a bold freedom to speak face to face with God. Wenn unser Herz uns nicht verdammt, haben wir die kühne Freiheit, von Angesicht zu Angesicht mit Gott zu sprechen. Look how important this is. Schau, wie wichtig das ist. God is not going to withhold things from you if your heart condemns you. Gott hält nichts vor dir zurück, wenn dein Herz dich verdammt. Remember. Denke daran. Even when you have sinned because you have not loved perfectly. Selbst wenn du gesündigt hast, weil du nicht vollkommen geliebt hast. God does not withhold things from you. Hält Gott nichts von dir zurück. You don't get anything from God based on what you have done right, but what Jesus did right. Du bekommst von Gott alles nicht aufgrund dessen, was du richtig gemacht hast, sondern aufgrund dessen, was Jesus richtig gemacht hat. But what's the important thing to understand is our hearts won't be able to receive things. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass unsere Herzen in diesem Zustand nichts empfangen können. This is why people who live with condemnation in their hearts, they don't even know what to do to themselves. Deshalb erkennen Menschen, die mit Verdammnis im Herzen leben, nicht, was sie sich damit antun. They are permanently limiting from what they can experience from God. Sie schränken sich permanent im Hinblick auf das ein, was sie von Gott erfahren können. We never must live with a guilty or condemned heart or conscience for more than, I would say, a few seconds. Wir dürfen niemals länger als, ich würde sagen, ein paar Sekunden mit einem schuldigen oder unter Verdammnis leidenden Herz oder Gewissen leben. We have to quickly resolve it before God. Wir müssen es schnell mit Gott klären. Look, he says, when we have hearts that don't condemn us, we have this incredible bold freedom. Johannes sagt, wenn wir ein Herz haben, das uns nicht verdammt, haben wir diese unbeschreibliche kühne Freiheit. I think it is really sad when people don't come to God with this incredible kind of sense of boldness. You know, he's my beloved father, he cares for me and I'm his favorite child. Ich finde es wirklich traurig, wenn Menschen nicht mit diesem wunderbaren Gefühl der Kühnheit zu Gott kommen. Er ist mein geliebter Vater, er kümmert sich um mich und ich bin sein Lieblingskind. But it's our hearts that stop us from experiencing God like that. Unser Herz ist es, das uns davon abhält, Gott so zu erleben. You never experience God the way he really is. Du erlebst Gott nicht so, wie er wirklich ist. You will always experience God the way your heart believes that he really is. Du erlebst ihn immer so, wie dein Herz glaubt, dass er ist. And you always experience from God the way your heart believes that you really are. Und du wirst immer so von Gott behandelt werden, wie dein Herz glaubt, dass du von ihm behandelt wirst. That's the power of the heart. Das ist die Kraft des Herzens. So if you think God is an angry God because you have sinned and failed and haven't loved perfectly, wenn du denkst, dass Gott ein zorniger Gott ist, weil du gesündigt, versagt und nicht vollkommen geliebt hast, with that kind of hard attitude, you don't have boldness and freedom to come to God. Wirst du mit dieser Herzenshaltung nicht die Kühnheit und Freiheit haben, zu Gott zu kommen. Even though God gives you that freedom and gives you that boldness, you still don't experience it. Obwohl Gott dir diese Freiheit und Kühnheit gibt, wirst du sie trotzdem nicht erfahren. But if you see yourself in your heart as one, oh, I failed, I can never learn how to love, there's no hope for me. Wenn du in deinem Herzen denkst, ich habe versagt, ich bin unfähig, lieben zu lernen, es gibt keine Hoffnung für mich. Then you're not going to have any freedom and boldness before God either. Dann wirst du auch keine Freiheit und Kühnheit vor Gott haben. Just think how sad it must make God. Stell dir nur vor, wie traurig Gott sein muss. Who has paid a price that is so extremely high. Er hat einen so hohen Preis bezahlt. That his son gave his life that we can experience all of the blessings of heaven today. Sein eigener Sohn gab sein Leben, damit wir heute alle Segnungen des Himmels erfahren können. And then we can't access it because our hearts condemn us. Und doch können wir nicht darauf zugreifen, weil unsere eigenen Herzen uns verdammen. Therefore, it is so important to live with a really free heart. Deshalb ist es so wichtig, mit einem wirklich freien Herzen zu leben. I told you already the story of that monk. The moment there was anything that was kind of sin that he committed, he confessed it to God immediately and never again thought about it. Ich habe dir bereits die Geschichte von dem Mönch erzählt, der Gott jede Sünde sofort gestand, sobald er sie begangen hatte, und nie wieder darüber nachdachte. And obviously John, in this context of not having loved perfectly, in diesem Zusammenhang, dass wir nicht vollkommen geliebt haben, möchte Johannes offensichtlich, he desires for us to live with a heart that's completely free of guilt, dass wir mit einem Herzen leben, das völlig frei von Schuld ist. Do you remember in the verse before? Erinnerst du dich an den Vers zuvor? He said that even when the heart condemns us, God is so much greater and He is merciful. Er sagte, dass selbst wenn unsere Herzen uns verdammen, Gott so viel größer und voller Barmherzigkeit ist. That's why the quicker we run to God when we have failed, the quicker we can experience His mercy. Je schneller wir also zu Gott laufen, wenn wir versagt haben, desto schneller können wir seine Barmherzigkeit erfahren. And the quicker our hearts will be free from any kind of condemnation. Desto schneller werden unsere Herzen frei von jeglicher Verdammnis sein. And the quicker we can grab everything that heaven has already provided for us. Und desto schneller können wir alles ergreifen, was der Himmel für uns schon bereitgestellt hat. Sometimes I wonder what God feels like when His children live with condemnation. Manchmal frage ich mich, was Gott fühlt, wenn seine Kinder in Verdammnis leben. Now I understand that religion has used a lot of guilt and condemnation to try to produce a good fruitful life. Mir ist klar, dass die Religion viel Schuld und Verdammnis eingesetzt hat, um zu versuchen, gute Früchte im Leben hervorzubringen. But that's religion that has nothing to do with God. Aber das ist Religion und hat nichts mit Gott zu tun. The story of the prodigal son is so clear. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist so klar. That the son was full of guilt and condemnation, but the father didn't accept that. Der Sohn war voller Schuld und Verdammnis, aber der Vater akzeptierte das nicht. So you have to really learn to reject religious thoughts and beliefs. Du musst also wirklich lernen, religiöse Gedanken und Glaubenssätze abzulehnen. Even you haven't loved right, just say, God, I haven't loved right here. Selbst wenn du nicht richtig geliebt hast, sage einfach, Gott, ich habe hier nicht richtig geliebt. Thank you that you knew before I was even born that I would not love right today. Danke, dass du schon vor meiner Geburt wusstest, dass ich heute nicht richtig leben würde. And you still chose to love me. Und dass du dich trotzdem dafür entschieden hast, mich zu lieben. And your mercy is new every morning. Deine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Your mercy is 1,000 times bigger than my failure. Deine Barmherzigkeit ist 1,000-mal größer als mein Versagen. Thank you that I'm forgiven. Danke, dass mir vergeben ist. And then live with that free heart. Lebe dann mit einem freien Herzen. And you can permanently enjoy the presence of God. Und so kannst du dann dauerhaft die Gegenwart Gottes genießen. When I was a young man, als ich ein junger Mann war, I was struggling with guilt over something I did wrong. Kämpfte ich mit Schuldgefühlen wegen etwas, das ich falsch gemacht hatte. And I couldn't sleep. Und konnte nicht schlafen. So I got up in the night and I just kept praying about this. Also stand ich nachts auf und betete immer wieder darüber. But I prayed about it in the wrong way. Aber ich betete darüber auf die falsche Art und Weise. Because I was full of guilt and shame. Weil ich voller Schuldgefühle und Scham war. So I kept praying and saying, God, I'm so sorry, God, I'm so sorry, God, I'm so sorry. Deshalb sagte ich immer wieder, Gott, es tut mir so leid, Gott, es tut mir so leid, Gott, es tut mir so leid. Please forgive me, I'm so sorry. Bitte vergib mir, es tut mir so leid. And then I had a vision that was so clear, I remembered until the day, almost 40 years later. Dann hatte ich eine Vision, die so klar war, dass ich mich bis auf den heutigen Tag, fast 40 Jahre später, daran erinnere. In the vision, I saw myself sitting on the chair, just keep saying how sorry I am. In dieser Vision sah ich mich selbst auf dem Stuhl sitzen, wie ich immer wieder sagte, wie leid es mir tut. And God sitting on His throne, Gott saß auf seinem Thron, bending down to me, beugte sich zu mir herunter, picking me up, hob mich auf, sitting me in His lap, setzte mich auf seinen Schoß and just hugged me real tight. Und umarmte mich nur ganz fest. And all my guilt just disappeared. Und all meine Schuld verschwand einfach. My friend, mein Freund, don't live with a heart that condemns you. Lebe nicht mit einem Herzen, das dich verdammt. I'll see you tomorrow. Bis morgen.